Die Machtverhältnisse, die bereits dafür gesorgt haben, dass die Menschen in meinem Heimatviertel unten sind, verfestigen sich, indem man sie immer wieder so bezeichnet. Als abgehängt, als gescheitert. Dem Kollegen, der über die dummen Nichtwähler geschrieben hat, würde ich heute unterstellen, dass er manchmal an sich selbst zweifelt. Ob er genug weiß. Ob ihm nicht, was Politik angeht, einiges verborgen bleibt. Ob es in Ordnung ist, dass er kein einziges Buch des aktuellen Literaturnobelpreisträgers kennt und die Debatte um ihn nicht versteht. Ob es in Ordnung ist, dass er nicht jeden Tag die Nachrichten schaut. Seine eigene Unsicherheit projiziert er auf die Menschen, die mit Sicherheit gar keine Ahnung von Politik haben, die Nichtwähler. Ich weiß also, welchen Zweck es hatte, dass meine Familie arm war. Wir dienten als abschreckendes Beispiel. Indem wir unnormal waren, fühlten sich die anderen normaler. Indem wir verloren hatten, konnten sich andere Menschen als Gewinner fühlen. Unser Leid ließ andere Leben leichter erscheinen. Es geht mir nicht besser, seitdem ich das weiß. Ich bin eher noch wütender als früher.